nichts lerntest du, folgt ich dich lehre, was nie du erkennen kannst, in jeder Takte die Tat. Stets gewohntes nur magst du verstehen, doch was noch nie sich traf, danach trachtet mein Sinn. Eines höre, Not tut ein Held, der ewig göttlichen Schutzes sich löse vom Göttergesetz. So nur taugt ihr zu wirken die Tat, die in Not sich in Götter, dem Gott, doch zu wirken verwehrt. Mit tiefem Sinn willst du mich täuschen? Was Höheres sollte ein Helden je wirken, dass ihr ein Götter wäre verwirrt, deren Gunst in ihnen nur wirkt? Ihres eigenen Mutes achtest du nicht. Wer haucht der Mensch hinein? Wer hält den blöden Blick? Scheinen sie stark, ich dein Stachel streben sie auf. Du reizt es sie einzig, die so mir ewigen du willst. Mit neuer List willst du mich beugen, durch neue Ränke mir jetzt entrinnen. Durch diesen Welsung gewinnst du mir nicht. In ihm treff ich nur dich, denn ich dich trotz in vielem Leiden erwuchs er sich selbst. Ein Schutz schielte ihn nie. Du schützt heute nicht. Gib ihm das Schwert, das du ihm geschenkt. Das Schwert? Ja, das Schwert, das zauberstark zucken der Schwert, das du Gott dem Sohne gab. Siegmund gewann er sich selbst in der Not. Du schufst ihm die Not wie das leidliche Schwert. Die Tag und Nacht auf den Fersen dir folgt. Für ihn stehst du das Schwert in den Stamm, du verhehst ihm die Ehre mir. Willst du es leugnen, dass nur deine Lüste lockte, wo ihr es mit unfreien streitet kein Ehre.